ein Albtraum. Im Deutschland des Jahres 2017 war die Politik eigentlich ganz zufrieden mit sich selbst. Die Folgen der Weltrezession, die 2008 mit der Lehman-Pleite begonnen hatte, waren überwunden. Das Produktionsniveau des Jahres 2008 war 2013 wieder erreicht worden. Die Wirtschaft wuchs zwar nur langsam, aber sie wuchs immerhin. Seit Herbst 2017 führte Angela Merkel eine schwarz-grüne Bundesregierung. Das Kapitel zu Migration und Integration in der Koalitionsvereinbarung war besonders lang. Es wurde bekräftigt, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland sei. Der wachsende Einfluss fremder Kulturen sei für das Land eine Bereicherung. Allen Migranten wurde das kommunale Wahlrecht mit der Aufenthaltsgenehmigung zugesprochen. Die Koalitionsvereinbarung kündigte eine Gesetzesinitiative an, mit der die Unterstützung von Xenophobie und Islamophobie unter Strafe gestellt werden sollte. Jürgen Trittin hatte im Wahlkampf für Wirbel gesorgt mit seiner Aussage, 50% Araber sind mir lieber als 5% Rechtsradikale. Familiennachzug sollte erleichtert werden. Gegen heftigen Widerstand der Union waren die Deutschkurse als Voraussetzung für die Einreise von Familienangehörigen abgeschafft worden. In den Koalitionsverhandlungen hatten die Grünen ein wissenschaftliches Gutachten von Professor Gideon Botsch vom Moses-Mendelssohn-Zentrum an der Universität Potsdam vorgelegt. Darin wurde wissenschaftlich belegt, dass es Ausdruck einer latent faschistoiden Gesinnung mit rassistischen Anklängen sei, wenn Deutsche einen Vorrang der deutschen Sprache forderten. Migranten zum Erlernen der deutschen Sprache über deren natürliches Wollen hinaus zu zwingen und davon gar die Einreise oder die Aufenthaltsgenehmigung abhängig zu machen, künde von einem deutschen Überlegenheitswahn, der schon einmal die Welt fast in den Untergang getrieben habe. Diese Vergangenheit unterscheide Deutschland eben von Frankreich und Holland, wo die sprachlichen Voraussetzungen für Migranten wesentlich verschärft worden waren. Die neue Ministerin für Familie und Migration, eine junge Frau vom linken Flügel der nordrhein-westfälischen CDU, machte deutlich, dass Familienpolitik nicht als Bevölkerungspolitik missverstanden werden dürfe. Im Gegenteil. Unter den Aspekten der weltweiten Überbevölkerung, des Umweltschutzes, wie auch der fragwürdigen deutschen Vergangenheit, leiste Deutschland mit seinen niedrigen Geburtenraten eigentlich einen positiven Beitrag zur Zukunft der Menschheit. Fallende Bevölkerungszahlen schafften nämlich Platz und damit leiste Deutschland einen Beitrag zur Linderung der Not in der Welt. Wenn die Deutschen demnächst weniger Ingenieure hervorbrächten, sei das auch nicht weiter schlimm, denn Indien und China hätten ja genug davon. Im Jahr 2020 hatte der Kulturstaatsminister in einer berühmt gewordenen Grundsatzrede im Institut für Islamische Studien der Universität München erklärt, dass der Bund bei der Kulturförderung künftig stärker auf die Gleichberechtigung der verschiedenen Kulturen achten werde. Der neu gegründete Dachverband der islamischen Kulturschaffenden hatte daraufhin vorgeschlagen, die Kulturförderung entsprechend dem muttersprachlichen Anteil der Einwohner in Deutschland aufzuteilen. Das Bundeskabinett fasste einen entsprechenden Grundsatzbeschluss. In Duisburg wurde die neue Linie ihrem ersten Praxistest unterzogen. Dort hatte die Kommunale Vereinigung der islamischen Gläubigen 2021 bei der Kommunalwahl 35% der Stimmen erhalten. Sie war bereit, der SPD, 17%, das Amt des Kämmerers zu überlassen, wenn sie selbst das Amt des Dezernenten für Kultur und Abfallwirtschaft erhielt. So geschah es. Doch schon nach wenigen Tagen kam es zu einem Eklat. Der neue Kulturdezernent stieß sich am Programm des Stadttheaters. In einer öffentlichen Auseinandersetzung, die Feuilletons der Republik über Wochen beschäftigte, zwang er den Intendanten des Stadttheaters, die Inszenierung der widerspenstigen Zähmung von William Shakespeare abzusetzen. Eine gläubige Muslima würde und dürfe sich niemals so gegenüber ihrem Mann aufführen. In einer öffentlich subventionierten Einrichtung gebe das ein falsches Beispiel und sprenge die gebotenen Grenzen der interkulturellen Toleranz. In der öffentlichen Debatte legte schließlich Patrick Barners, Feuilletonchef der FAZ, das entscheidende Gewicht in die Waagschale. In einem hochintelligenten Artikel, den keiner verstand, wies er zwingend nach, erst die kulturelle Selbstaufgabe des deutschen Bürgertums sei der Beleg dafür, dass es seine Liberalität wirklich ernst nehme. Er wiederholte zudem seine bereits 2010 gefallene Äußerung, dass, Zitat, sich die Islamkritik tatsächlich mit dem Antisemitismus der Gebildeten im Deutschen Kaiserreich vergleichen, Zitat Ende, lasse. Das saß. In diese Ecke wollte keiner gestellt werden. In Duisburg erreichte man schließlich doch noch einen Kompromiss. Die Aufführungen des Stadttheaters sollten künftig nach Maßgabe der muttersprachlichen Verhältnisse in der Stadt aufgeteilt werden. Aktuell hieß das 55% türkisch-arabisch, 45% deutsch. Alle 5 Jahre sollten die Anteile entsprechend der Bevölkerungsentwicklung neu gewichtet werden. Der Duisburger Kompromiss machte bundesweit Schule. Immer mehr Städte übernahmen in den folgenden Jahrzehnten das Modell. Bereits von 2015 an hatte sich die jährliche Immigration deutlich erhöht. Etwa die Hälfte der Immigranten kamen im Rahmen des Familiennachzugs. Bei der anderen Hälfte handelte es sich überwiegend um Wohlstandsflüchtlinge aus Afrika sowie Nah- und Mittelost. Das Asylrecht und andere Einreisehemmnisse stellten infolge der Duldungsregelung keine großen Hindernisse mehr dar. Wer es nach Deutschland geschafft und sich 6 Monate lang keiner kriminellen Vergehen schuldig gemacht hatte, erhielt automatisch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und vollen Anspruch auf Sozialleistungen wie jeder deutsche Staatsangehörige. Große Fortschritte gab es bei der Integration im Bildungsbereich. Im Jahre 2030 hatte man auf der Kultusministerkonferenz beschlossen, die PISA-Ergebnisse nicht mehr nach dem Migrationshintergrund auszuwerten und zu veröffentlichen. Das wurde allgemein sehr begrüßt. Die Unterschiede hatten sich nämlich nicht verringert, sondern durch den erneuten Anstieg der Migration seit 2015 erheblich vergrößert. Der Verband fortschrittlicher Lehrer hatte wiederholt die öffentliche Diskussion über die Leistungsunterschiede beklagt. Dies sei eine objektive Diskriminierung der Migranten. Das so geschaffene negative Selbstbild hemme das Vertrauen der Eingewanderten in die eigene Kraft. Damit werde Minderleistung zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Man müsse endlich aufhören, über Leistungsunterschiede zu reden, dann verschwenden diese ganz von selbst. Die öffentliche Diskussion über Leistungsunterschiede, egal ob real vorhanden oder nicht, leiste einer rassistischen Gesinnung Vorschub und sei darum zu unterbinden. Die Kultusministerkonferenz schloss sich dieser moralisch und pädagogisch zwingenden Argumentation an.